Ein Sprecher des Zentralvorstandes der Sozialdemokratischen Partei Koreas gab am 3. August eine Stellungnahme ab unter der Überschrift: Die südkoreanische Regierung soll die Tendenz richtig einsehen und nicht leichtsinnig handeln. Darin hieß es: Der gelungene zweite Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Hwasong-14 in der DVRK versetzt die Welt in Schock und Bewunderung. Und auch in den USA sind Klage und Jammer zu hören. Aber lächerlicherweise sprechen sich die konservativen Oppositionellen Südkoreas ohne Vernunft für die Konfrontation mit den Norden aus. Vielleicht ist es ein Symptom der Geistesverwirrung der Narren, die vor der sprunghaften Entwicklung der strategischen nuklearen Streitkräfte der Republik außer sich sind. Mit der Konfrontationskampagne gegen die DVRK wollen die konservativen Oppositionellen Südkoreas ihre zerstrittenen Anhängerkräfte zusammenschließen, ihr Dasein fristen und den amerikanischen Dienstherren Gefallen tun. Sie sind nichts weiter als Dummköpfe und Idioten, wenn sie die Welt von heute nicht richtig sehen, wo sich die strategische Konfrontationsstruktur zwischen der DVRK und den USA völlig geändert hat und weiter die USA wie Schutzgott verherrlichen. Den kriecherischen Landesverrätern, die dem Streben der Nation zuwiderlaufen und von der innerkoreanischen Konfrontation besessen sind, wird nur der bittere und elende Untergang zuteil. Die konservativen oppositionellen Politiker Südkoreas sollen die sich rasch verändernde Tendenz genau einsehen und nicht leichtsinnig handeln.